Es spricht nun Reichsminister Dr. Goebbels zu allen Kindern im Großdeutschen Reich. Liebe Kinder, trotz des Krieges haben wir uns auch in diesem Jahre entschlossen, für die deutschen Kinder, also für euch, ein Volksweihnachtsfest zu rüsten. Es kann nicht in dem großen Umfang durchgeführt werden wie in den vergangenen Jahren. Und es hat uns auch, wie ihr euch denken könnt, viele Schwierigkeiten bereitet, für euch alle etwas Passendes, ein Geschenk oder nützliche Sachen auszusuchen und zu beschaffen. Aber gerade deshalb sind wir in diesem Jahre mit umso größerer Liebe und Sorgfalt an diese Arbeit herangegangen. Gilt es doch bei diesem Weihnachtsfest, das ganze deutsche Volk durch euch, ihr Kinder, zu einer einzigen großen Familie zusammenzuschließen. Im vorigen Jahr war auch schon Krieg. Auch da saßen in diesem Saal in einer bunten Schar Mütter und Kinder vor mir. Auch da feierten wir Volksweihnachten. Die Kinder, die wir damals zu Gast geladen hatten, stammten aus dem Saargebiet. Sie waren gänzlich heimatlos, denn sie hatten ihre Heimat verlassen müssen, weil sie vom Feinde bedroht war. Wie grundlegend hat sich nun seitdem ihre Lage gewandelt. Sie sitzen nun schon wieder mit ihren Vätern und Müttern vereint im wiederbefreiten Saargebiet, um den Weihnachtsbaum versammelt.